Meine Welt ist ziemlich kalt, ja. Ziemlich viele Drogen, Brat, ziemlich viel Gewalt. Ziemlich viel, Brat. Dir steht die Scheiße bis zum Hals, ich halte dich fest, wenn du mich brauchst. Doch lass dich los, wenn du nicht zahlst. Auf diese Welt, es geht nur um Umsatz. Wieder ne Batzen in meinem Drogen und Schlag. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Glitzer in Ferrari, Portofino, das ist Glitzer. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Glitzer in Ferrari, Portofino, das ist Glitzer. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Werde schreibt, der schreibt, Jungs. Alle wollen buntes Papier. Flexen hart wie am Treppenhaus. Push, push, bis zu Kapier. Mach aus Papier, Bikes und Toll an der Fairball und Stone Island. Unter die Brillen von Louis. Tagsüber diese als Deckung für Miese. Denn nachts allen Junkies noch immer tabu. Abgepackt in Tütchen, Stoff in ihren Hüschen. Trotzdem hinter Türchen, denn die Amgas sind geschmiert wie Brötchen. Bruder böse, hier sieht man nur schwarze Finger von dem Nougat bröseln. Aber am Rolli trotzdem Hunger löhnen. Rolli, Rolli. Die Luft schmeckt nach Honig, sind die Taschen voll. Jeder ist dein Bruder, aber merkt es erst nach Erfolg. Doch dafür habe ich keine Zeit mehr. Rolli, Rolli, Glitzer, Glitzer. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Rolli, Rolli.